Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Ich befinde mich gerade auf dem Stadtfest in Oldenburg. Ich hoffe, die Nebengeräusche stören nicht so. Und sollen irgendwie 300.000 Leute kommen, 80 Bands. Heute ist der letzte Tag, aber Totenstille. Es war brechend voll, aber die Musik spielt wohl erst abends und so macht das auch keinen Spaß. Und da ist voll ziemlich viele Stände mit Champignons. An jedem zweiten, dritten Stand gibt es Champignons. Aber so die Preise sind eigentlich relativ human, was ich so gesehen habe. Und das Wetter spielt auch gut mit. Bin extra eher losgefahren, weil heute der letzte Tag ist. Aber da war hinten irgendwo ein Straßenmusiker. Hier vorne machen sie gerade eine Disney-Show, aber ohne Musik macht das keinen Spaß. Und morgen kommt meine kleine Süße wieder, deshalb brauche ich hier heute Abend auch nicht rumhüpfen und weiß aber noch nicht um wie viel Uhr. Und ziemlich voll, aber ohne Musik macht das keinen Spaß. Und ich sitze gerade hier bei Backwerk, beobachte die Leute. Was mich wundert, die haben die Toilette auf. Am Freitag, glaube ich. Heute ist ja Samstag. Gestern war noch ein Schild dran, defekt. Habe ich mir gedacht, wenn irgendwelche Feste sind, ist immer defekt, ne? Aber, sie war gerade auf und dann kann man wenigstens ein bisschen Pipi machen. So, wird erstmal ein bisschen die Leute beobachten und gucken, ob man noch die eine oder andere Fruchtfliege hier trifft. Und was haben wir jetzt? 11:45. Ohne Musik macht das keinen Spaß. Ich glaube, so in einer Stunde oder zwei Stunden werde ich wohl wieder nach Hause fahren mit dem Fahrrad. So, in diesem Sinne euch allen noch einen angenehmen Samstag. Wünscht euch Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.